Phantom der Oper muss in den Knast, weil die fette Frau gesungen hat. Sie stürmten seine Wohnung mit einer Hundertschaft. Doch noch vor Prozessbeginn purzelten die Pfunde das Treppenhaus hinunter, hat die fette Frau fast umgebracht. Sie saß da im Zeugenstand mit einem Gips um das Genick, zog die Aussage zurück, so war die Anklage gefickt und der Prozess platzte. Was ein Glück für das Phantom, wie es sich weglachte unter seiner Pestmaske. Yo. Ist ja nicht jede Verschwörung Theorie, als gäb's kein Klüngel zwischen Kriminalität und Industrie und Politik. Und keine kleinen Gefallen unter Freunden und keine Sympathien für den Teufel, ob du's glaubst oder nicht glaubst, Junge. Absurdistan hat viele Städte, diese Städte viele Straßen, diese Straßen viele Hausnummern, umgedrehte Schilder, die in schrecklich dunkle Ecken führen. Orte für Action und Plätze zum Verstecken spielen. Oh, Lady Snitch, Lady Snitch, but fuck it, but fuck it, but fuck it. No, I'm not doing a bit, doing a bit. Das Peinlichste auf, dass du seinen Schein nicht vertauscht. Sieht doch alles hier wie Täuschung und Halbseiden aus, als würde aus dem Scheiß keiner schlau. Pass auf, der kommt immer anders, als du einstweilen glaubst. Das Peinlichste auf, dass du seinen Schein nicht vertauscht. Sieht doch alles nach verdächtiger Geheimhaltung aus, als sollte aus dem Scheiß keiner schlau werden. Schau, kommt immer anders, als du einstweilen glaubst. Beware, beware, beware.